Aus Anlass des 45. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli fand am 4. Juli im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine gemeinsame Konferenz der gesellschaftlichen Organisationen statt. Daran nahmen teil die Funktionäre und Mitglieder des Koreanischen Komitees für die Solidarität mit den Völkern der Welt, des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz, der Demokratischen Juristenvereinigung Koreas und des Afroasiatischen Solidaritätskomitees Koreas. Zugegen waren dabei die diplomatischen Vertreter fellow Länder, die Mitglieder der Botschaften in der TVIAK und die Auslandskoreaner als Zuhörer. Die Vorsitzende des Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, Kim Jong-suk, Vorsitzende des Koreanischen Komitees für die Solidarität mit den Völkern der Welt, hielt das Referat. Sie betonte, die Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli, die die drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes, Souveränität, friedliche Vereinigung und großer nationaler Zusammenschluss zum Hauptinhalt habe, gelte als ein historisches Ereignis, das den Koreanern ein gemeinsames großes Programm für die Vereinigung der Nation gegeben habe. Die Realität von heute, wo sich die USA und ihre Anhängerkräfte fieberhaft mit den Atomkriegsmachenschaften und den Sanktions- und Druckkampagnen gegen die TVIAK befassen, fordere es dringlich, im Kampf für die Vereinigung des Landes an den drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes festzuhalten. Die Referentin verwies darauf, dass die gesellschaftlichen Organisationen, die an der gemeinsamen Konferenz teilnahmen, ihre Verantwortung und Rolle bei der Erfüllung der Sache für die Landesvereinigung gerecht werden sollen. Die Redner äußerten ihren Willen dazu, voller Energie dafür zu kämpfen, die Verdienste von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Erfüllung der Sache für die Landesvereinigung zu verteidigen und zu glorifizieren und getreu der Idee und Konzeption des verehrten Marschalls Kim Jong-un ein günstiges internationales Milieu für die Vereinigung des Vaterlandes zu schaffen. Auf der Konferenz wurde ein Appell an die progressiven Menschen der Welt veröffentlicht. Darin hieß es: Erstens, unterstützen wir aktiv den gerechten Kampf des koreanischen Volkes für die Vereinigung des Landes auf der Grundlage des Prinzips der nationalen Souveränität und des großen nationalen Zusammenschlusses. Zweitens, entfalten wir weltweit mutige Aktion dafür, den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel zu erhalten und die USA mit Nachdruck zur Zurücknahme ihrer feindseligen Korea-Politik aufzufordern. Drittens, kämpfen wir energisch dafür, die Ungerechtigkeit und Gesetzwidrigkeit der Sanktionsmachenschaften und Menschenrechtskampagne der USA und ihrer Anhängerkräfte gegen die TVIAK zu enthüllen und zu verurteilen und die wahre internationale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Viertens, entfalten wir die internationale Unterstützungs- und Solidaritätsbewegung für die Vereinigung Koreas als eine umfangreichere Massenbewegung. Im Appell wurde die Überzeugung davon geäußert, dass alle progressiven Menschen, die den Aufbau einer neuen souveränen Welt und den Weltfrieden wünschen, auch künftig dem koreanischen Volk volle Unterstützung und Solidarität mit seiner Sache für die Vereinigung bekunden werden.